Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Tobias Stephan, auch bekannt als Xtratobi, und ich habe jetzt in der Leitung Sammy. Sammy ist auf der Open Mind am letzten Wochenende gewesen und erzähl mal so grob, wie war denn die Stimmung da? Das fing mit dem tollen Orga-Team an, die sich wirklich ungeheure Mühe gegeben haben, auch noch womöglich Tickets auf den letzten Drücker zu verschicken. Und dann kam ich an und wurde freundlichst begrüßt, fragte nach den Gegebenheiten einer Jugendherberge. Bettwäsche gab es, Handtücher sollte man haben. Ich hatte die auch, und dann bezieht man sein Bett und teilt sein Zimmer mit drei anderen, mit Hochbetten. Mhm. Und ich habe mein Zimmer geteilt mit Schwarzblond, mit Pfadintegral und einem jungen Mann, den ich nicht kannte, den die anderen auch nicht kannten. Und das ging reibungslos und prima. Johannes hatte kein Handtuch, dafür hatte ich zwei, also es ging ungeheuer schön zu. Das sind so die äußeren Geschichten. Da muss man einfach mal sagen, Pfadintegral ist ja ein Mitglied des Abgeordnetenhauses in Berlin, auch der ist bereit, noch in einem Hochbett zu schlafen. Das ist doch schon mal toll. Sowas gibt's doch wohl nur bei den Piraten, oder? Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Finde ich überhaupt nicht bemerkenswert. Ich finde bei anderen bemerkenswert, dass sie, wenn sie Abgeordnete sind, meinen, sie müssten Dienstwagen haben, im Anzug rumlaufen und Sprechblasen von sich geben. Ja, das, so kennen wir das grundsätzlich, obwohl ich jedem auch zugestehe, einen Anzug zu tragen. Also, aber gut, anderes Thema. Die Open Mind ist ja sowas gewesen wie ein Barcamp, und da gab es dann verschiedene Workshops. Was fällt dir denn dann noch so als Erinnerung ein, was dir so als Eindruck geblieben ist? Als Eindruck ist mir themenmäßig geblieben, Genderfragen, wobei ich, da ich so mich sehr postgender fühle, nicht hingegangen bin, weil es in einem anderen Raum für mich interessantere Vorträge gab. Da war zum Beispiel, und der ist mir am deutlichsten in Erinnerung geblieben, nicht nur weil es der letzte war, von Nene, Cornelia Otto, ein Vortrag über Demokratie. Kapitalismus definiert Freiheit nicht als Menschenrecht, sondern als Marktprinzip. Der war hervorragend und hat mich sehr lange beschäftigt, sodass ich mich auf der Heimfahrt sehr konzentrieren musste, mehr aufs Autofahren statt an den Vortrag zu denken. Was war da so besonders dran, dass sich das so umgehauen hat? So fundiert, sachlich und sauber. Magst du noch was zum Inhalt des Vortrags so stichwortartig sagen, weil du sagst, du bist so beeindruckt davon? Ja, weil beeindruckt war ich, weil heute jeder das Wort Demokratie benutzt wie Klopapier und sich keine Gedanken mehr darüber macht, was bei uns wirklich noch reine Demokratie ist. Und das wurde sehr schön herausgearbeitet und sehr sachlich. Und insofern hat es mich beeindruckt. Ich möchte da jetzt nicht Einzelnes draus vorlesen, all die, weil man diesen Vortrag auch nachlesen kann. Die Cornelia hat mir einen Link geschickt und den habe ich jetzt. Das ist. Dann würde ich dich doch bitten, machen wir wie folgt. Schick mir den Link, den packen wir in die Shownotes und dann kann man den hinterher im Krähennest auch anklicken. Und wie war die? Also es waren auch ganz Deutschland sind Piraten da gewesen. Das Ganze hat in Kassel stattgefunden und die Stimmung so unter den Piraten, wie war die so? Bemerkenswert. Bemerkenswert friedlich. Allerdings muss man dazu sagen, beim Eintritt kriegte man ein bedrucktes DIN A4-Blatt in die Hand gedrückt. Wobei ich nicht mehr Totholz sage, da keiner weiß, wie holzfrei unser Papier mittlerweile hier und da ist. So, ja. Piraten haben ja auch die Eigenart, ständig auch Begrifflichkeiten zu hinterfragen. So wie du sagst, das mit dem Totholz, das passt eigentlich nicht. Ich hinterfrage alles, weil ich sehr neugierig bin, sehr lernbegierig, wissbegierig, und deswegen hinterfrage ich nicht nur mich, sondern auch andere Sachen. Nein, das ist auch vollkommen in Ordnung. Also ich habe jetzt gelernt, das stimmt eigentlich, dass der Begriff Totholz gar nicht so sinnvoll ist. Naja, aber da wollen wir gar nicht drüber sprechen. Ja, weiter im Text. Open Mind. Du hast gesagt, das ist die Stimmung unter den Leuten war bemerkenswert und es bekam jeder einen Zettel in die Hand. einen Zettel und dazu gleich drei Karten, eine grüne, eine rote, eine gelbe, siehe Fußball. Auf der grünen steht, danke, die Person, die dir diese Karte gegeben hat, schätzt es, dass du aufmerksam und respektvoll und nicht dominierend oder belästigend warst. Es mag nicht nach viel aussehen, aber du hättest auch eine gelbe oder rote Karte bekommen können. Okay. In gelben und roten Karten steht dann eben, wenn es dich interessiert, lese ich dir ganz kurz vor, es ist immer nur ganz ja. kurz. Gelbe Karte. Creeper Move. Wenn du diese Karte bekommen hast, hast du dich der Person, die sie dir gegeben hat, gegenüber unangemessen verhalten. Du magst es gut gemeint haben, aber versuche bei einer zukünftigen Begegnung sicher zu sein, dich respektvoll und achtsam gegenüber der Grenzen anderer zu sein. Gegenüber denen sollte es eigentlich halten. Ja, dann lass uns noch die rote Karte hören. Die sollst du auch hören. Wenn du diese Karte bekommen hast, dann hast du dich der Person, die sie dir gegeben hat, gegenüber sehr unangemessen oder anderweitig belästigend verhalten. Du solltest froh sein, dass du nur diese Karte und nicht einen Schlag ins Gesicht bekommen hast. Reflektier dein Verhalten, beim nächsten Mal könntest du weniger Glück haben. Aber es kann nur jeder eine Karte verteilen von der jeweiligen Farbe. Das ist ja interessant. Grüne Karten lagen reichlich da, die konnte man sich nachholen und ich habe dann Folgendes gemacht. Ich hatte weder eine rote noch eine gelbe Karte verteilen müssen. Außerdem hätte ich das dann auch lieber verbal anders gemacht. Aber die Idee fand ich toll. Ich habe da, wo es mir sinnvoll erschien, grüne Karten mit meinen eigenen Worten verteilt. Also keine grüne Karte überreicht, sondern einfach nur gesagt, was ich toll fand und was mir so gut gefallen hat und dass ich das bemerkenswert finde. Ja, klingt tatsächlich bemerkenswert. Und was haben die Leute so darüber gesagt? Die werden ja alle ein bisschen überrascht gewesen sein. Oder war das vorher bekannt? Das weiß ich nicht, ob es vorher bekannt war. Das glaube ich gar nicht mal. Aber es war irgendwie, es passte so zu allem anderen. Das heißt also, auch innerhalb der Vorträge lief es dann in der Regel trollfrei ab? Absolut. Ich habe also in den Vorträgen, in denen ich war, absolut. Es wurde zwar ganz selten mal dazwischen gerufen, aber eigentlich eher wie ein Kurzbeitrag auf sachlicher Ebene. Und ansonsten wurden die Mikrofone wegen des Streamings auch rumgereicht und die Fragen waren sachlich und sinnvoll. Nein, ich muss sagen, ich habe selten etwas so diszipliniertes, friedfertiges, sachliches erlebt. Das Niveau war toll. Also wir sprechen jetzt schon von der Open Mind und nicht von der FlauschCon. Das ist ein himmelweiter Unterschied, wobei ich auch bemerken möchte, dass ich das Wort Flausch langsam überhaupt nicht mehr hören kann. Und die FlauschCon war auch nie so angelegt, dass wir rosa-rote Wattebäuschen verteilen wollen und alle lieb haben, sondern eigentlich war sie so angelegt und dazu waren ja auch die entsprechenden Beiträge, dass wir einfach unsere innerparteiliche Kultur hinterfragen und auch zeigen, wie man, wo Ansätze sind, es besser zu machen oder anders zu machen. Die Frage war jetzt auch nicht so ganz 100% ernst gemeint mit dem Vergleich, aber es ist dann doch toll zu hören, dass bei allen Trollproblemen, die wir immer wieder haben, wo immer wieder Leute über die Stränge schlagen und auch weiterhin über die Stränge schlagen werden, weil sie das als einziges Ziel haben, das werden wir nie ganz ausmerzen. Da ist aber doch beruhigend zu hören, dass ganze Veranstaltungen, auch wenn die Idee der FlauschCon eine ganz andere ist, sowohl diese als auch die Open Mind offensichtlich sehr konstruktiv, friedfertig und nahezu programmatisch zu funktionieren, funktioniert, oder? Das ist so, aber Tobi, ich denke, man darf auch nicht vergleichen mit Parteitagen und Stammtischen, denn zu Parteitagen kommen auch Piraten, die man sonst nicht sieht, und auf Stammtischen erscheinen Leute sporadisch und auf Mailinglisten ganz besonders natürlich, im Mumble auch schon seltener, aber auf Mailinglisten eben sehr häufig Leute, die nicht mitarbeiten, aber zu allem und jedem erstmal ganz schnell ihre Meinung sagen sollen und meist ist diese Meinung dann nicht konstruktiv, sondern destruktiv oder beleidigend. Und zur Open Mind oder zur FlauschCon oder auch zum Politcamp in Berlin war ich jetzt nicht da, da ist ja nicht alles so reibungslos gegangen. Da würde ich sagen, kommen Leute, die einfach nur interessiert sind an Vorträgen, die sich austauschen wollen, eben Open Mind sagt ja schon alles. Und wer, was soll da jemand, der nicht mitarbeiten will, der keine Interessen sonst hat, der hat auch eigentlich nichts zu suchen, die kommen dann nicht. Ja, ich frage schon so panisch, weil ich immer denke, dass sowas eigentlich passieren muss. Also deswegen ja die Frage, dabei muss ich sagen, das ist ja tatsächlich in der Regel auf solchen Veranstaltungen sehr gut funktioniert. Es ist nur schade, dass das vielleicht nicht ganz so nach außen getragen wird. Die Medien bekommen das natürlich dann nicht mit. Das ist der Punkt. Und da setzt auch bei mir eine ganz harsche Kritik ein. Ich finde es ganz bemerkenswert, was inhaltlich in Arbeitskreisen, in kommunalpolitischen, auch an Stammtischen mittlerweile gut gearbeitet wird. Du siehst es an Feedback-Anträgen, du siehst es im Nachhinein, wenn du mal zurückguckst auf unser NRW-Wahlprogramm. Du siehst, dass da ganz viele ganz toll miteinander arbeiten und dass da was Gutes bei rauskommt. Was in der Presse erscheint, sind unsere, sage ich jetzt mal ganz bewusst, unsere Ausrutscher, unsere Shitstorms, und das ist aber eigentlich Sand im Getriebe, der das Getriebe nicht wirklich aufhält. Nur die Außenwirkung ist katastrophal, und ich habe auch nicht Lust, immer auf Außenwirkung zu schielen. Wenn die Presse nichts Besseres zu tun hat, als nur über sowas zu berichten, weil nur schlechte Nachrichten gute Nachrichten sind, dann tut es mir leid. Ich kriege manchmal auch was gar nicht mit. Vielleicht ist auf der Open Mind irgendwo tatsächlich irgendwo mal was gewesen, aber ich pflege sowas nicht mitzukriegen. Ich habe offene Ohren für gute Beiträge, für gute Mitarbeit. Alles andere geht mir haarscharf am Torres vorbei, würde ich mal so sagen. Ja, du hast vollkommen recht. Jetzt schweifen wir zwar gerade ab, aber das gönnen wir uns jetzt einfach mal. In den letzten Tagen wird ja immer wieder über die Urwahl der Grünen gesprochen. Und wenn man das in den Medien sieht, wird die Thematik, dass die Grünen da einen Schritt mehr Demokratie in die Partei holen, wird das eigentlich von den Medien abgestraft, als dass irgendwelche Leute sich lächerlich machen, weil sie eh keine Chance haben und trotzdem kandidieren. Und das lächerlich machen, das ist zumindest meine Wahrnehmung, wird noch gefördert durch die Parteispitze. Das ist natürlich genau das, was du gerade gesagt hast. Da wird was Gutes eigentlich umgedreht in was Schlechtes. Tobi, ich habe da etwas gelernt, was ich denke, was wir mal üben sollten. Alle vielleicht. Wenn man geschitstormt wird, gibt es leider nicht mehr die Möglichkeit, sich einfach abzuwenden. Aber es gibt die Möglichkeit, den Ball zurückzuwerfen. Du sagst zu mir: Mein Gott, bist du ein Arschloch, du arbeitest ja überhaupt nicht konstruktiv und was du machst, ist alles Mist. Und dann gucke ich dich an und sage: Tobi, das musst du mir erklären. Warum? Wie kommst du darauf? Und die Presse macht ja im Prinzip nichts anderes. Sie arbeitet mit Shitstorms. Das ist das Einzige, was interessant ist, wenn Christopher Lauer das Podium verlässt, aus welchen Gründen auch immer. Ich urteile nicht darüber. Aber die Presse berichtet dick und fett darüber und schon geht bei uns ein Shitstorm los. Wenn wir nicht dauernd auf solche Sachen in der Presse reagieren würden, wäre schon mal viel geholfen. Dann würden sie vielleicht irgendwann auch mal auf die Idee kommen, weil das dann wirklich Nachrichten sind, mal zu gucken, was machen die eigentlich inhaltlich und wie machen die das. Denn das geht im Gedränge unter. Also Presse macht selbst Shitstorms und spielt sie hoch, weil es den Leuten angeblich gefällt, die das lesen. Aber ich denke mal, der Leser oder der Bürger oder wer auch immer ist nicht so blöd auf Dauer. An der Stelle darf ich verweisen auf den Podcast, den ich mit Nico Kern gemacht habe zum Thema Politbarcamp. Politcamp in Berlin, das PC12, da gab es ja sehr viel zu erleben, abgesehen davon, dass der Christopher die Bühne verlassen hat, was ich auch nicht bewerten mag. Da hat die Presse dann so gut wie gar nicht drüber berichtet. Nach Nico war es eine tolle Veranstaltung ringsum und auch von wo sich andere Parteien sehr positiv den Piraten gegenüber gegeben haben. Also insofern hätte man das ja durchaus erwähnen können. Ich glaube, zur Medienkompetenz gehört bei uns auch einfach dazu, dass wir schon lang genug die Presse jetzt erleben und wissen, wie sie funktionieren. Und da hast du recht, wenn man auf jeden Kram sofort anspringt und auch seine Meinung sofort dazu ablassen muss und über denjenigen dann herfallen muss, der sich nach Meinung der Shitstorm-Betreiber nicht angemessen benommen hat, dann wird es natürlich anstrengend. Also ich kann sowas ganz gut ignorieren und ich habe es in diesem Fall auch getan. Ist auch vernünftig. Und je mehr es ignorieren, desto langweiliger wird es dann hinterher. Und dann muss man abwarten und weitersehen. Und das, was ich sonst erlebt habe, was auf der OM eben auch überhaupt nicht stattfand, dieses Geschiele nach der Meinung anderer. Überall sonst wird groß darüber geredet, dass wir, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wegen der bösen Piraten und vor allen Dingen der wichtigen Piraten, die sich dauernd daneben benehmen und so schreckliche Sachen machen und die Piraten überhaupt schreckliche Sachen machen, wie Shitstorm. Jetzt sind wir bei 6%, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann kommt irgendjemand und sagt, ja, wäre ja ganz gut, wenn wir unter 5% rutschen. Das heilt vielleicht. Das sind alles so Aussagen, weißt du, da mache ich einen Bogen drum. Ich ignoriere das. Und ich gucke auch nicht nach Umfrageergebnissen. Genau genommen interessiert es mich nicht. Mich interessiert, was gute Arbeit ist und wer gute Arbeit macht. Und mit den Leuten kann man reden und leben. Und alles andere ist uninteressant. Naja, ganz uninteressant ist es nicht, aber derzeit ist es tatsächlich egal. Und wir müssen ja schließlich sehen, wie es dann in einem Jahr zur Bundestagswahl aussieht. Aber sich da im Moment sich damit zu beschäftigen, wie die Umfrageergebnisse sind, da läuft man doch durchaus Gefahr, dass man anfängt, naja, Klientelpolitik zu machen, weil wir wollen ja dem Wähler gefallen. Nee, wir wollen ja Politik machen. Und wenn es dem Wähler gefällt, wollen wir gewählt werden. Wir wollen eine Politik machen, die für den Bürger gut ist, für die Menschen in diesem Land und sonst gar nichts. Und Presse bringt es sehr wohl fertig, Umfrageinstitute übrigens auch, Parteien rauf und runter zu schreiben. Sammy, jetzt müssen wir den Titel ein bisschen anpassen. Jetzt müssen wir reinschreiben, die Open Mind, die Presse und was die Piraten daraus machen. Liegt an deinen Fragen, kann ich gar nichts für. Ja, ich glaube, das gönnen wir uns jetzt mal, dass wir jetzt nicht nur über die Open Mind gesprochen haben. Ich danke dir aber, dass wir so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen haben, was auf der Open Mind passiert ist. Und der Hörer mag uns verzeihen, dass wir ein bisschen rechts und links auch noch geguckt haben. Sammy, ich danke dir und wünsche dir noch einen schönen Abend. Ich dir auch. Tschüss. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @Krähennest mit AE.